Von Franz Hummel stammt das erste Werk im heutigen Concerto Bavarese, Hoffnung, und da hat er als Vorlage die Hatikva, die israelische Nationalhymne, genommen. Wir hören Giora Veitmann, Klarinette, Franz Hummel am Klavier und das Moskauer Sinfonieorchester unter der Leitung von Alexei Kornienko. Hoffnung, ein Werk von Franz Hummel, das der Komponist dem Klarinettisten Györa Veitmann gewidmet hat. Und den haben wir hier auch gehört in dieser Aufnahme, zusammen mit Franz Hummel am Klavier, den Moskauer Sinfonieorchester unter der Leitung von Alexei Kornienko. Hier nun das Trio für Flöte, Violine und Klavier von Wolfgang Jacobi. Es spielen Edmund Wächter Flöte, Kurt Christian Stier Violine und Sylvia Hewig-Tröscher am Flügel. Thank you. und Wächter Flöte, Kurt Christian Stier Violine und Silvia Hewig Dröscher am Flügel mit dem Trio von Wolfgang Jacobi. Und vom Trio kommen wir zur Quartettbesetzung, zum Streichquartett in C von Alfred Grant Goodman. Wir hören das Sonnleitner Quartett mit Fritz Sonnleitner und Ludwig Bayer Violine, Siegfried Meinecke Viola und am Cello Fritz Kieskalt. Thank you.

Thank you. Das Sonnleitner Quartett mit Fritz Sonnleitner und Ludwig Bayer Violine, Siegfried Meinecke Viola und am Cello Fritz Kieskalt mit dem Streichquartett in C von Alfred Grant Goodman. Und mit Musik von Werner Grimmel geht das Concerto Bavarese zu Ende. Sein Werk Lais für Marimbaphon, Oboe, Englischhorn, Fagott, Kontrafagott, Horn, Tuba und Kontrabass. Thank you. Thank you. Thank you. Leis von Werner Grimme für Marimba von Oboe. Englischhorn, Fagott, Kontrafagott, Horn, Tuba und Kontrabass. Gespielt hat das Ensemble Stuttgart unter der Leitung von Wilhelm Keitel.